Thema: Frauenrollen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Die Fotos stellen zwei gegensätzliche Frauenrollen dar. Einmal ein Model oder eine Schauspielerin auf dem roten Teppich, umringt von Paparazzi, die das Bild der Karrierefrau symbolisieren soll. Auf der anderen Seite eine Hausfrau mit dem Staubsauger in der Hand und ihrem Nachwuchs, der um sie herum im Wohnzimmer spielt. Damit wird die Problematik angesprochen, ob Karriere oder Familie für die moderne Frau wichtiger ist, beziehungsweise wie diese beiden Rollen miteinander vereinbar sind. Die Situation vor 100 Jahren war viel einfacher und eindeutiger als in unserer Zeit. Frauen waren in der Regel nicht berufstätig, ihre einzige Funktion erschöpfte sich in der Kindererziehung und der Haushaltsführung. Meine Oma hat mir oft über die alten Zeiten erzählt. Als sie mit Opa erst frisch verheiratet waren, hat er ihr strikt verboten, zur Arbeit zu gehen. Er sagte, ab jetzt hätte sie sich nur ums warme Essen am Abend, um die Ordnung im Haus und den Nachwuchs zu kümmern. Dies mag heute komisch klingen. Doch Oma meinte, die Leute im Dorf hätten sie schräg angesehen, wenn ihr als Karrierefrau der Beruf wichtiger gewesen wäre als ihre Familie. Heute ist die Lage vielschichtiger und komplizierter. Ich glaube, Omas Auffassung missfiele heute den meisten Frauen, auch ihr selbst. Eine typische Karrierefrau hat keine Kinder oder höchstens eins, das seine Mutter kaum sieht und sich ständig mit der Gesellschaft einer Ersatzmutter, zum Beispiel eines Babysitters, begnügen muss. Finanziell ist es zwar versorgt, doch einsam und es vermisst seine Mutter. Dabei ist es klar, dass Babysitter die leibliche Mutter nicht ersetzen können. Seien wir ehrlich, nicht einmal der Vater, geschweige denn ein Au-pair kann das. In bestimmten Berufen, wie zum Beispiel Schauspiel, Management oder Wissenschaft, rückt die Familie auch im 21. Jahrhundert in den Hintergrund. Karrierefrauen wird nachgesagt, sie seien selbstsüchtig und lebten nur für sich. Ihre Kinder leiden oft darunter. Andererseits, und das muss man auch eingestehen, sind sie das Führungspotenzial der Zukunft, denn sie haben Chefsessel erobert und wissen einen harten Aufstiegskampf hinter sich in einer immer noch männerdominierten Gesellschaft. Sie legen großen Wert auf Aufstiegsmöglichkeiten und hohes Einkommen. Karrierefrauen haben allen Grund, eingebildet zu sein. Sie sind kompetent und kämpferisch. Das sind Eigenschaften, die Männer immer noch nicht gerne sehen. Die typische Hausfrau zeigt sich eher aufopfernd, sie widmet sich ganz ihrer Familie. Sie tritt bewusst zugunsten ihres karrieresüchtigen Mannes zurück. Oder als geschiedene Frau, die das Sorgerecht für die Kinder erhalten hat, muss sie sich darauf einstellen, dass sie alles auf ihre Schultern nehmen muss. Niemand zweifelt daran, dass Haushalt und Familie schwer zu vereinbaren sind. Dank der Gleichberechtigung der Frau gibt es einen goldenen Mittelweg. Mit Hilfe ihres Ehemannes kann die moderne Frau Karriere und Familie unter einen Hut bringen. Ich möchte, wenn ich mal verheiratet bin, das Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf ebenfalls halten. Dann erst werde ich erfahren, wie schwer es ist.